Erster, was sollen wir nun daraus schließen? Sollen wir etwa weiterhin sündigen, damit die Gnade Gottes noch größer wird? Zweiter, das darf niemals geschehen, denn wir sind für die Sünde gestorben und können deshalb nicht mehr in ihr leben. Dritter, wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe mit Jesus Christus auch mit seinem Tod verbunden wurden? Vierter, wir wurden also durch die Taufe mit ihm begraben, damit wir genau wie Christus ein völlig neues Leben führen können. Fünfter, wenn wir nämlich mit seinem Tod vereint sind, werden wir ganz sicher auch an seiner Auferstehung teilhaben. Sechster, wir wissen, dass unser altes Ich mit ihm gekreuzigt wurde, damit die Macht der Sünde in unserem Körper vernichtet wird. Siebter, wer nämlich gestorben ist, der ist von der Herrschaft der Sünde befreit worden und ist ihr nichts mehr schuldig. Achter, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, dann glauben wir fest daran, dass wir auch mit ihm leben werden. Neunter, wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie wieder sterben wird, weil der Tod keine Macht mehr über ihn hat. Zehnter, als er starb, starb er ein für allemal für die Sünde, aber sein jetziges Leben gehört allein Gott. Elfter, genauso sollt ihr euch selbst als tot für die Sünde betrachten, aber als lebendig für Gott in Jesus Christus. Zwölfter, deshalb darf die Sünde euren sterblichen Körper nicht mehr beherrschen, damit ihr seinen bösen Wünschen nicht mehr gehorcht. Dreizehnter, gebt eure Körperteile nicht der Sünde hin, sondern stellt euch Gott als Menschen zur Verfügung, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Vierzehnter, die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben, da ihr nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade lebt. Fünfzehnter, bedeutet das nun, dass wir sündigen dürfen, weil wir unter der Gnade stehen? Das darf auf keinen Fall passieren. Sechzehnter, wisst ihr nicht, dass ihr Sklaven von dem seid, dem ihr gehorcht, egal ob es die Sünde zum Tod oder der Gehorsam zur Gerechtigkeit ist? Siebzehnter, Gott sei Dank, dass ihr früher zwar Sklaven der Sünde wart, aber jetzt der christlichen Lehre von ganzem Herzen gehorcht. Achtzehnter, nachdem ihr von der Sünde befreit wurdet, seid ihr nun Diener der Gerechtigkeit geworden und gehört Gott. Neunzehnter, ich benutze dieses einfache Beispiel, damit ihr versteht, dass ihr eure Körper nun der Gerechtigkeit und Heiligung weihen sollt. Zwanzigster, als ihr noch Sklaven der Sünde wart, hattet ihr mit der Gerechtigkeit nichts zu tun und wart von ihr völlig frei. 21. Was habt ihr damals für Taten getan? Es waren Dinge, für die ihr euch heute schämt, weil ihr Ende der Tod ist. 22. Jetzt aber seid ihr von der Sünde frei und dient Gott, was zu einem heiligen Leben und schließlich zum ewigen Leben führt. 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.